Hier ist wieder mal der Sunday Service mit neuer Musik zwischen Pop und Elektronik und heute unter anderem mit den neuen Singles von The Pains of Being Pure at Heart. Ich habe Clap Your Hands, Say Yeah für euch dabei. Außerdem die neuen Alben von Damon Albarn, von Sean Lee, dann die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Außerdem dabei Nick Mulvey und Douglas Greed, um nur einige zu nennen, die heute in der Sendung hier auftauchen werden. Eben gerade gab es ganz großartig zum Start ein Track von Timber Tombre von ihrem neuesten Album Hot Dreams, der wundervolle Song This Low Commotion. Und hier aus Australien kommen The Trouble with Templeton. Trouble with Templeton ist die Kreation des gerade mal 23-jährigen Songschreibers Thomas Kelder. Da hat die Band in Brisbane in Australien 2011 zunächst als Soloprojekt gegründet. Inzwischen ist die Band richtig mit 5 Leuten unterwegs auf der Bühne und hat gerade eben mit Rookie eine wundervolle neue Platte veröffentlicht. Eben gerade war der Track Heavy Lifting zu hören. Erinnert mich so ein bisschen an die frühen XTC, an auch noch die Musik, die man von Bands wie Field Music oder auch School of Language kennt. Und da gibt es eine andere Band aus Hamburg, die in eine ganz ähnliche Kerbe reinsteht, und zwar Pow von ihrer EP Populism. Hier Class Will Show. You ask me this and that and this and that, so let's go. ask you this and that and this and that. I feel so. Will Show. Das war ein Track von Pau, vier Boys aus Hamburg, von denen zwei schon mal früher bei der Hamburger Band Yolanda mitgemacht haben. Damals gab es ziemlich hoch aufgehängten, zumindest der textlich hoch aufgehängten Post-Rock. Pau könnte man vielleicht eher als Post-Pop bezeichnen, musikalisch. Die haben, wie gesagt, eine EP rausgebracht, Pau-Pulism, betitelt mit sechs sehr schönen Stücken drauf. Ebenfalls aus Hamburg kommt die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, die Band um ja ehemaligen Mitgliedern der Band Superpunk und auch ehemaligen Mitgliedern von den fünf Freunden, zum Beispiel Carsten Friedrich, der Sänger und Songwriter dieser Band, war bei allen diesen Hamburger Kombos dabei. Und ja, die neueste Platte, das zweite Werk von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen, trägt den Titel Alle Ampeln auf Gelb. Da ist irgendwas schiefgelaufen beim Layout, denn auf dem Cover ist Hamburger Fernsehturm zu sehen, direkt daneben der Eiffelturm aus Paris. Also irgendwie stimmt da was nicht. Egal, hier kommen sie, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, mit Alleine auf Partys. Partys geh ich stets allein und lade mich gern selber ein. Nicht ganz fair und nicht ganz fein, doch gibt es Getränke und was komm ich rein? Laute Musik und dicker Rauch, das ist was ich manchmal brauch. Ich steh dann in der Küche rum, höre Gespräche und beobachte Sturm. Alleine auf Partys, ich gehe allein auf Partys. Alleine auf Partys, ich gehe allein auf Partys. Ein Mann isst alle Würmer auf und seine Frau sieht spitze aus. Und sie streckt dann aus die Fühler nach einem bärtigen Schauspieler. Woher kenn ich den nochmal? Aus unserem Charlie, auch egal. Die zwei scheinen sich zu verstehen. Werden sie zusammen nach Hause gehen? Der Mann dann rein, genau wie ich steht er allein. Und auf dieser Begebenheit sucht er nach Gelegenheit. In der Küche stehen zwei junge Frauen. Die eine ist hübsch anzuschauen. Der Mann nimmt einen Schluck und dann spricht er eben jene an. Alleine auf Partys. Ich gehe allein auf Partys. Man lernt hier Designer kennen. Ich kann nicht mal ihren Namen nennen. Und sie entwerfen tolle Sachen, um die Reichen schön zu machen. Wenn die Leute laut angeben, wenn sie Schwanz urinieren oder sich aufregen, sich betrinken und dann übergeben, vergessen die Sorgen und fangen zu leben. Alleine auf Partys, ich gehe allein auf Partys. Alleine auf Partys, ich gehe allein auf Partys. Alleine auf Partys, das gehen am liebsten die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Die Band aus Hamburg hat mit Alle Ampeln auf Gelb gerade eben ihr zweites Album veröffentlicht. Die klingen da drauf wie gewohnt nach ja, ein bisschen Soul, ein bisschen Dex, Midnight Runners, ein bisschen Hamburg-Lokal. Kolorit, wirklich ganz schön gemacht, das Ganze. Alles, was man von der Band kennt. Wenn man sie liebt, dann liebt man sie. Wenn man sie hasst, dann hasst man sie. Aber ich glaube, das Erstere überwiegt da doch hoffentlich. Zweites Album gibt es auch von Pulka, das Projekt von Frank Tschadenings. Der hat 2005 sein Debütalbum da rausgebracht. Damals wohnte er noch in Hamburg, ist inzwischen Zeit nach Berlin gezogen. Es sind 9 Jahre vergangen und es gibt es das neueste Werk mit dem Titel Better See Dogs Home. Darauf gibt es wie immer instrumentelle Musik, sehr stark verdichtet mit repetitivem Schlagzeugspiel und Echtzeit-Loops. Hier kommt sein Track High 5-4. Thank you. in my first wrong. Cause of obnoxiousness, dressed up as innocence and past. Temptations and silence and solitude. Ignorance is something better when I know. So many people who would offer their middle finger on a promenade in a comedy between idle thoughts. You gave me something to remember, you said. Go it alone. Go it alone. I've been going it alone all the while. Go it alone. Go it alone. As I reach for the binoculars, you go for the jungle. Did anybody see your fears? Did try to get away, and I can't think of another reason why it's a waste. Just stay right there, you know I'm coming. So you tell me you have news, and then you tell me more bad news, and how'd you put it? Oh my goodness, oh, what got me sudden. Still my credit is no good here, holding plastic chips in an airport pharmacy before a red eye. With a song written in a pigsty, dedicated to your smile. Didn't anybody see your face? Didn't anybody wonder how you carry the weight of the world inside your heart? Trying to get away, I can't think of another reason why. It's the way that it is. Stay right there, you know I'm coming. Ja, den Sunday Service, und das gerade eben waren Clap Your Hands, Say Yeah, auch eine der Bands der, weiß ich nicht, Stunde damals, vor, weiß ich nicht, wie lange ist das her, 7, 8, 9, vielleicht sogar schon 10 Jahre, hat sich ziemlich stark gemacht in dieser DIY-Selbstvermarktung aufs Internet. Clap Your Hands, Say Yeah, damals noch unbekannt, trotzdem ohne richtigen Plattendeal, richtig viel Platten verkauft. Inzwischen sind sie ziemlich groß, haben Fans wie David Byrne und auch David Bowie, die zu ihren erste Reihe Gästen gehören auf deren Konzerte. Und auch Matt Berninger von The National ist großer Fan von dieser Band. Der war nämlich gerade bei dem Track Coming Down mit an den Vocals zu hören. Das kommende Album wird den Titel Only Run tragen und erscheint irgendwann im Juni. Übrigens, der Sänger Alec Unsworth ist gerade in Deutschland auf kleiner Solo-Wohnzimmer-Tournee mit Auftritten in Köln, Berlin und Hamburg. Wo er genau spielt und wann genau, weiß ich nicht, aber vielleicht ja für die Ultra-Hardcore-Fans unter euch eine Option, das nochmal auszuchecken. Weiter geht's hier mit ruhigeren Klängen, und zwar mit Damon Albarn. They didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it? Stones. in control are in the process of being sold, driving in adjacent cars. Till you press restart. Everyday Robots, das war ein Track von Damon Albarn. Everyday Robots heißt auch das Debütalbum von dem großartigen Künstler, den ihr alle kennt als Sänger und vor allem auch als Songwriter von Bands wie Blur, The Good, The Bad and The Queen und auch von den Gorillaz, um nur so einige Projekte zu nennen, wo er mitgemischt hat. Die neue Platte von ihm ist natürlich kein Vergleich mit den Projekten, die ich gerade eben genannt habe. Keine großartigen Hits drauf, die man in die Diskotheken rauf und runter spielen würde, sondern eher eine Platte fürs Wohnzimmer, vor allem eine Platte für Kopfhörer, denn die Songs drauf sind so detailverliebt, ich kann euch nur empfehlen, die Platte richtig laut zu hören mit Kopfhörer auf, dann werden einem wirklich ein bisschen die Ohren weggeblasen. So gut ist das Ganze gemacht. Die Stimme ist sowieso wie gehabt Damon Albarn, der kann einfach extrem gut singen, wie ich finde. Und ich kann diese Platte euch nur wärmstens ans Herz legen. Ich hatte ein paar Kritiken gelesen und war ein bisschen skeptisch. Ich dachte, das wird wieder so Azi-Fazi-Kram, wie er schon mal gemacht hat bei der Vertonung von chinesischen Opern etc. Aber keine Angst, es ist eine richtig gute Singer-Songwriter-Platte geworden. Eben war zu hören der Titeltrack Everyday Robots und hier nochmal ein Song von Damon Albarn, der heißt Hostiles. When the service done and the parish shuffle sung and the mid frequencies come to keep you away, when your body aches from the unresolved dreams you keep and the pass by, just left on repeat. It'll be a silent day I share with you. Ganz tiefe Beats und dazu so ein paar Samples aus, weiß ich nicht, vom Kindergarten um die Ecke wahrscheinlich. Das Ganze vermischt mit der Stimme hier von Damon Albarn. Hostile, der Track vom Soloalbum Everyday Roberts vom ja, ehemaligen Kopf von Blur. Ehemalig, sage ich jetzt mal, weil die Band ja zwar reformiert wurde und hier und da mal ab und zu Live-Konzerte spielt, aber eine neue Platte, soweit ich das gelesen habe, wohl überhaupt kein Thema sei für ihn und auch für die Band. Schade eigentlich, weil ich glaube, da würden viele Blur-Fans sich wirklich richtig, richtig freuen, wenn die eine neue Platte rausbringen würden. Nick Mulvey, ebenfalls Engländer, ebenfalls Singer-Songwriter, hier mit seiner ersten Platte am Start. First Mind heißt die, Track heißt, oh Gott, ganz komischer Titel hier, Jura Medam von Nick Mulvey. Whiskey and wine, the last cup is always like the first. step in line, a room mixed with divine. It'll bring you back your thirst. Too many days in a hedgerow maze, wondering if you've ever been here before. Step in line, a room mixed with divine. An invitation to the court that keeps you coming back. And if you truly saw the very thing you came here for, so give your grape and I will give my bean back to the printer and the monger. Cause we can lie down late with your thirst and with my hunger. Ramidam, das war ein Track von Nick Mulvey aus England. Der hat früher mal bei einer Band namens Portico Quartet mitgespielt. Die kenne ich selbst nicht, aber die waren immerhin mal 2008 für den renommierten Mercury-Preis renommiert, damals zusammen mit Leuten wie Adele oder auch Radiohead. Klar ist, die den nicht gewonnen haben. Zwei Jahre später hat dann Nick Mulvey seinen Job bei seiner Band an den Nagel gehängt. Da war er gerade auf Reisen in Südamerika und hat angefangen, mit seiner Akustikgitarre als Straßenmusiker ebenfalls dort dann am Reisen Musik zu machen und hat da Gefallen dran gefunden, alleine am akustischen Musik machen. Und jetzt mit First Mind hier, wie gesagt, sein Soloalbum veröffentlicht, sein Solo-Debütalbum. Und die ist wirklich sehr schön geworden, die Platte. Relativ, sag ich mal, glatt poliert das Ganze, aber auf jeden Fall schönes Songwriting und nicht schlecht gemacht das Ganze. Ein weiterer Track von ihm heißt Kuru Kuru. Thank you. Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see. I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo. Softly now in the evening dusk, a woman is singing to me, and she takes me back down the vista of my years until I see a boy, a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with a ceaseless longing, lover, yearning to belong. In spite of myself and all of these nursery songs, my heart beats with a ceaseless longing, lover, yearning to belong. To the melodies of childish days, are upon me, and they take me back. And I weep like a child for the past. Sing cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo. Sing cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo. I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Listen to me, son, I'll tell you why your father's strong. 'Cause he can still say every single day he's yearning to belong. Yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with a ceaseless longing, lover, yearning to belong. In spite of myself and all of these nursery songs, my heart beats with the ceaseless weeps, with the peaceless burnings of the lungs. Sing cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo. Sing cuckoo-doo-coo, sing cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo. Cuckoo, Ruhkuh von Nick Mulvey hörten wir diesen Track vom Album First Mind. Und von einem britischen Songwriter geht's hier weiter mit einem amerikanischen Songwriter, mit Chet Van Galen, von seinem Album Shrink Dust. Hier der Song Leaning on Bells. I'm

for lasting and cheating on itself. I wanna go back, but I know I can, so I will see that I breathe deep this time and stop this moment, so it stays frozen forever. This time.